Teil 1 Moral. Erstes Kapitel. Neurotisch, freundlich, pflichtbewusst. Wie prägt die Persönlichkeit die Moral? Die großen 5. Laufen Sie gerne nackt in Ihrer Wohnung herum? Bestellen Sie sich im Restaurant immer ein unbekanntes Gericht? Stehen Sie oft im Mittelpunkt der Party? Neigen Sie zu Melancholie? Macht es Ihnen Spaß, anderen zu helfen? Solche Fragen verwenden Psychologen, um die Persönlichkeit von Menschen zu analysieren. Wer sich ohne Kleidung auf seinem Sofa flätzt, hat üblicherweise einen niedrigen Wert bei Gewissenhaftigkeit und wer neue Speisen probiert, einen hohen bei Offenheit. Wer Partys liebt, befindet sich wenig überraschend weit oben auf der Skala der Extrovertiertheit. Melancholie deutet auf emotionale Instabilität hin. Und wer anderen hilft, hat einen hohen Wert bei Verträglichkeit. Diese Zusammenhänge haben Psychologen seit über 40 Jahren in Tausenden von Versuchen in allen Teilen der Welt erforscht. Offenheit, Gewissenhaftigkeit, Extrovertiertheit, Verträglichkeit und emotionale Instabilität werden wegen der englischen Anfangsbuchstaben Ocean-Merkmale oder auch Big-Five-Merkmale genannt. Die 5 Persönlichkeitsmerkmale sind jeweils unabhängig voneinander ausgeprägt. Ihre Werte variieren zwischen Individuen stark und sie bleiben über das ganze Leben hinweg relativ konstant. Der Big-Five-Persönlichkeitstest ist einer der verlässlichsten in der Psychologie. Allerdings ist bis heute umstritten, welche Untermerkmale die bekannten 5 haben und ob man der Vollständigkeit halber noch weitere Merkmale annehmen sollte. Die Ergebnisse der Forschung finden jedenfalls breite Anwendung bei der Partnervermittlung auf Online-Dating-Plattformen ebenso wie in den Personalabteilungen von Unternehmen. Was genau verbirgt sich hinter den Merkmalen? Statt von Offenheit könnte man auch von Aufgeschlossenheit oder Neugier sprechen. Wer offen ist, mag neue Eindrücke, abstrakte Ideen und extraordinäre Wörter. Besonders gut erkennbar sind offene Menschen laut einer Studie an einem oder mehreren der folgenden Merkmale. Sie schreiben Gedichte, besuchen Kunstausstellungen, lesen Bücher und basteln Geschenke für andere.